Am 25. September fand im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang die nationale Konferenz der Aktivisten im Bereich geologische Erkundung statt. Auf der Konferenz wurden die Erfolge, Erfahrungen und Lehren bei der Durchsetzung der kämpferischen Aufgaben aus dem unvergänglichen klassischen Werk vom Genossen Kim Jong-il für eine neue Wende bei der geologischen Erkundung analysiert und bilanziert. Außerdem wurden die Frage für die konsequente Durchsetzung der auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegten strategischen Linie für den Aufbau einer Wirtschaftsnation und die Sache dafür besprochen, dass die Mitarbeiter für geologische Erkundung als Vorhut der Industrie und Avantgarde, die den Marschweg zum sozialistischen Wirtschaft zur Aufbau bahnen, ihre Mission und Pflicht richtig erfüllen sollen. An der Konferenz beteiligten sich Park Bong-ju, die verantwortlichen Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Ministerien, zentralen Institutionen und der Organe, Fabriken und Betriebe der Bezirke, Städte und Kreise, die vorbildlichen Mitarbeiter für geologische Erkundung und Angehörigen der Erkundungstrupps des ganzen Landes. Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, übermittelte höflich das historische Schreiben von Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer der Nationalen Konferenz der Aktivisten im Bereich geologischer Erkundung durch die Einleitung einer Wende bei der geologischen Erkundung den Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation beschleunigen. Kim Jong-un hob im Schreiben wie folgt hervor: Die geologische Erkundung ist eine wichtige Sache dafür, die geologische Struktur des Landes zu klären, alle Bodenschätze ausfindig zu machen und dadurch die sozialistische Wirtschaftsnation und das Paradies des Volkes aufzubauen. Dank der großen Aufmerksamkeit und energischen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden in der Vergangenheit große Fortschritte bei der geologischen Erkundung erzielt. Dank ihrer weisen Führung und patriotischen und aufopferungsvollen Anstrengungen wurde die geologische Struktur des Landes umfassend systematisiert und überall im ganzen Land die aussichtsreichen Lagerstätten für Kohle und Materialien entdeckt, wodurch ein festes Unterpfand dafür geschaffen wurde, die Roh- und Brennstoffe, die für die selbstständige Entwicklung der Wirtschaft nötig sind, mit einheimischen Ressourcen zu sichern. Durch die aktive Erkundung des Basements für wichtige Bauobjekte und des Untergrundwassers und der Thermalquellen trugen diese zur Wirtschaftsentwicklung und zur Verbesserung des Volkslebens bei. Die weltberühmten großen Kohlengruben und Bergwerke in Korea und die monumentalen Bauwerke der Ära der Partei der Arbeit Koreas zeugen vom aufopferungsvollen Einsatz der Mitarbeiter und Werktätigen des Bereiches geologischer Erkundung, die als Wurzel für das Gedeihen des Vaterlandes tüchtig gearbeitet haben. Dann stattete Kim Jong-un den Teilnehmern der Konferenz, den Mitarbeitern und Werktätigen des Bereiches geologische Erkundung im ganzen Land, die mit grenzenloser Treue Ergebenheit zur Partei und zum Staatsführer und patriotischer Gesinnung auf ihren revolutionären Posten aufrichtig und leidenschaftlich arbeiten, seinen herzlichsten Dank ab. Ihr Vorwort: Um die vom 7. Parteitag der PDAK gesetzten grandiosen Ziele für den Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation zu erreichen, soll man eine große Wende bei der geologischen Erkundung herbeiführen. Die geologische Erkundung ist die vorderste Front für den Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation. Die Mitarbeiter und Werktätigen des Bereiches geologische Erkundung sollen die Konzeption und das Vorhaben der Partei tief beherzigen und eine entscheidende Wende bei der geologischen Erkundung einleiten. Die Hauptaufgabe im Bereich geologische Erkundung in der Gegenwart ist es, dass man die Kräfte für Erkundung umgruppiert und verstärkt, auf der Grundlage von Hightech die neuen Taten bei der Erkundung vollbringt und dadurch die Mission als Vorhut für den Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation richtig erfüllt. Im Einklang mit den Forderungen für den Aufbau der Wirtschaftsnation soll die Entwicklungsstrategie für geologische Erkundung auf lange Sicht wissenschaftlich erarbeitet und nach den Etappen unbedingt durchgesetzt werden. Die Erkundung der Bodenschätze und des Territoriums soll planmäßig und perspektivisch vorangetrieben werden. Auf der Grundlage von Hightech soll die geologische Erkundung modernisiert und computerisiert und die modernen und einheimischen Geräte und Anlagen für Erkundung eingeführt werden. Man soll die Disziplin und Ordnung dafür herstellen, unter der einheitlichen Leitung des Staates die Bodenschätze zu erschließen. Das Verantwortungsbewusstsein und die Rolle der Organe für den Schutz der Bodenschätze und die Kontrolle über ihre Erschließung sind zu stärken. Und für die materiell-technische Unterstützung des Bereiches geologische Erkundung soll die staatliche Kraft eingesetzt werden. Die parteiliche Leitung der Arbeit für geologische Erkundung soll verstärkt werden. Zum Schluss äußerte Kim Jong-un seine feste Überzeugung davon, dass die Mitarbeiter und Werktätigen des Bereiches geologischer Erkundung im ganzen Land mit dem revolutionären Geist von Baekdu und der Entwicklung mit eigener Kraft bei der geologischen Erkundung eine Wende herbeiführen und dadurch zum Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation aktiv beitragen werden. Auf der Konferenz gab es dann ein Referat und die Reden. Der Berichterstatter und die Redner unterstrichen, dass die Idee und Sache der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il über die geologische Erkundung nun durch den Genossen Kim Jong-un richtig fortgesetzt würden. All die bisherigen Erfolge in der geologischen Erkundung zeugten eindeutig von der Richtigkeit und Lebenskraft des originellen Kurses von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf diese Angelegenheit. Sie seien auch wertvolle Früchte davon, dass Marschall Kim Jong-un dafür gesorgt habe, am Prinzip der selbstständigen Entwicklung beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates festzuhalten. Getreu dem historischen Schreiben von Kim Jong-un solle man bei der geologischen Erkundung eine neue Wende herbeiführen, als Vortrupp der Industrie bei der Erforschung der unterirdischen Reichtümer des Landes seine Mission ordentlich erfüllen und so die Zeit der großen Partei der Arbeit, die sich durch Schaffung und Umwälzung auszeichne, vor aller Welt demonstrieren, betonten der Referent und die Redner. Zum Schluss wurde auf der Konferenz ein Eidschreiben an Genossen Kim Jong-un verabschiedet.